Kapitel 8. Die 3 Flaschen Cola und die 2 Chipstüten stehen auf dem Tisch. Aber Max hat keinen Hunger und keinen Durst. Er macht den DVD-Player an und nimmt die 4 DVDs in die Hand. Er ist noch immer sauer auf Yannick. Er weiß nicht mal, welchen Film er jetzt sehen möchte. Da klingelt das Telefon. Ja, hallo Max. Es ist Yannick. Was willst du? Ich hab gerade deine Statue kaputt gemacht. Mir doch egal. Rate mal, was da drin war. Interessiert mich nicht. Ein Päckchen mit weißem Pulver. Na und? Ich glaube, dass es Rauschgift ist. Wahrscheinlich Kokain oder Heroin. Max sagt nichts. Hey Max, bist du noch dran? Mhm. Wir müssen noch mal zu dem Haus gehen. Wenn diese Typen noch da sind, holen wir die Bullen. Und dann? Und dann, hahaha, ist es wahrscheinlich Zucker und kein Kokain. Nein, hör doch zu. Wenn Sven und Uwe wirklich Drogenhändler sind, ist die Polizei glücklich und der Bernheimer redet vielleicht doch nicht mit unseren Eltern. Kleinkinderidee. Komm doch mit, Max. Keine Chance. Na, ich hab's mir ja schon gedacht. Du hast Schiss, das ist alles. Denk doch, was du willst, sagt Max und beendet das Gespräch. Eine halbe Minute später bekommt er eine SMS. Was will er denn jetzt noch? Denkt er. Aber die SMS ist von seiner Mutter. Wir kommen spät. Geht's euch gut? Ja, Mama, alles okay, antwortet Max.